Fridolino, Figolino, spiele uns dein kleines Lied, denn du machst uns damit alle froh und jede Sorge fried. Figolino, Figolino, deine kleine Melodie geht uns allen bis ins Herz hinein und die vergisst man nie. Wir lauschen deinen Tönen, all den Sinnen, das in deinem Herzen blüht. Figolino, Figolino, spiele uns dein kleines Lied, denn du machst uns damit alle froh und jede Sorge fried. Oh Piccolino, Piccolino, oh Piccolino, Piccolino, das war schon gut, doch spiele weiter. Auf deiner sieben Töne Leiter. O Piccolino, spiele uns dein kleines Lied,